Das Franken in der Oranienstraße. Eine Kneipe in Kreuzberg. Es ist 1981. Der junge Engländer Mark Reeder ist seit 3 Jahren in Berlin. Die Stadt ist sein neues Zuhause geworden. An diesem Abend ist die Kneipe voll. Bierdunst und Zigarettenrauch hängen in der Luft. Man versteht das eigene Wort kaum. Mark starrt auf einen Zettel. In der einen Hand ein Stift, in der anderen ein Schnaps. Er schreibt und streicht durch, schreibt und streicht durch. Gleich soll er auf die Bühne. Wir haben stundenlang in diesem Franken da gesessen, gewartet auf unser Soundcheck, was nie kam. Irgendwie haben wir dann das restliche Text geschrieben und waren dann total besoffen. Ihm gegenüber sitzt ein anderer Brite, Alistair Gray. Mark ist ihm bei einem Konzert mal auf den Fuß getreten. Seitdem sind sie Freunde. Und seit einer Woche machen sie auch Musik zusammen. Der hat mich angerufen und ich meinte, ey Alistair, kannst du singen? Und er so, Strangers in the Night. Ah, geil, wir haben ein Gig nächsten Mittwoch, kommst du vorbei? Ich sag dir, wie man Bass spielt. Dieser Mittwoch ist der 17. Juni 1981. Der Club, in dem sie spielen sollen, ist genau gegenüber. Mark und Alistair sollen bei einem Mini-Festival auftreten. Sie kennen die Veranstalter. Und während die beiden sich noch Mut antrinken, werden sie auch schon reingepfiffen. Ihr seid dran. Auf weichen Knien gehen sie einmal über die Oranienstraße in den Laden, bahnen sich ihren Weg durch einen schmalen Gang Richtung Saal. Als Gäste waren sie schon öfter hier, aber als Band? Worauf haben sie sich nur eingelassen? Sie stehen auf der Bühne, ohne Soundcheck, aber mit viel Alkoholintus. Mark schluckt und geht zum Drumcomputer. Die Leute waren einfach so still, weil sie gar nicht wissen, was sie eigentlich zu erwarten haben von diesen zwei auf der Bühne mit den Schlagzeugmaschinen. Also in meiner Aufregung habe ich diese Maschine in das falsche Programm geschaltet. Und dann plötzlich irgendwie kam so eine Bossa Nova raus und ich so, was ist das? Und alles guckt mich an, so, wo sind wir? Es ist die Bühne des SO 36, auf der Mark und Alistair ihre ersten Schritte als Musiker in Berlin gehen. Und das ist kein Zufall. Seit 1978 treffen sich hier die Punks und New Waver der Stadt für Konzerte. Das SO ist der Ort, an dem Mark und viele andere Künstlerinnen und Künstler Inspiration suchen, ihr Bühnenpotenzial testen, bevor sie rausgehen. Auf Tour durch die BRD und den Rest der Welt. Für viele von damals ist es die aufregendste Zeit ihres Lebens. Die beginnt mit dem ersten Ton, den sie im SO 36 gespielt haben. Hier nehmen viele Abenteuer ihren Anfang. Auch das von Mark. Ihr hört Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Eine Serie über den Musik-Underground auf beiden Seiten der Mauer. Und die Geschichte von Mark Reeder, ein Engländer, der als junger Mann zufällig in Berlin strandete und das alles miterlebt hat. Folge 5. Punk macht krank. Das SO 36 ist heute immer noch da, wo es damals war. In der Oranienstraße in Kreuzberg. Der einzige große Konzertladen der Westberliner Szene, der die letzten 40 Jahre am selben Ort überlebt hat. Hallo. Hallo. The Granddaddy of them all, wie Mark das SO nennt, hat sich wenig verändert. Es ist genauso wie früher eigentlich, nur dass es ein bisschen mehr Graffiti oder vielleicht mehr Posters und so. Mhm. Bunte. Aber der Saal, der Raum selber ist eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. An der Kasse vorbei geht man durch einen dunklen, schmalen Gang mit niedriger Decke. Die Wände sind tapeziert mit Konzertpostern. Vorbei an der Garderobe und an den Klos kommt am Ende dieses Tunnels der Saal. Einfach so ein Schuhkarton. Genau wie ein Schuhkarton. Genau. Ein Schuhkarton mit Holzparkett, in das wahrscheinlich Bierpfützen aus 4 Jahrzehnten eingezogen sind. Es riecht immer noch ein bisschen nach Kippe, obwohl hier schon lange nicht mehr geraucht werden darf. War die Bühne auch schon immer hier? Ja, die Bühne war schon da. Also es hat sich so von der Aufteilung gar nicht so viel verändert? Nee. Oder? Der Bar war hier, so mehr oder weniger ein bisschen so anders gestaltet, aber mehr oder weniger ist es gleich geblieben. Das Haus steht schon seit 1861. Erst soll es ein Bierlokal sein, dann wird es als Kino genutzt. In den 1960ern brennt der Saal einmal komplett aus. Danach zieht hier ein Pennymarkt ein und 1978 eröffnet endlich das SO als Konzertort. Heute kümmert sich Nanette Feig um die Öffentlichkeitsarbeit des Clubs. Sie führt uns tagsüber durch den Saal. Es sind keine Gäste da. Nur die Kühlschränke der Bar und die Lüftung rauschen. Nanette kam in den 90ern aus dem Saarland nach Berlin. Auch ihre Berlin-Geschichte ist eng mit dem Club verbunden. Das erste Konzert, wo ich selber war, wo ich mich erinnere, war irgendeine der diversen Slime-Reunions. Und zwar auf jeden Fall 93. Da war ich eigentlich gerade am nach Berlin ziehen. Und das war für mich halt so einfach, ja, so eine Offenbarung. Der Schweiß tropfte von der Decke, es war brechend voll, es war einfach so eine krasse Energie, eine aggressive Energie, aber trotzdem irgendwie kooperativ. Marc ist das alte Esso vor allem im Ohr geblieben. Und dieses Geräusch nach dem Konzert, wenn ich an Esso 36 denke, dann denke ich immer an dieses Geräusch von Sound, von den Dosen, wenn die Leute so nach Hause, also rausgingen einfach. Da gab es keine Glasfüllung oder sowas. Man hat eine Bierdose gekriegt und wenn der Band schlecht war, dann hat man die Bierdose auf die Band geworfen. Das war so eine Bestätigung irgendwie, so, wenn der Dusch kam, ohne dass die Bierdosen flog. Berlin, Kreuzberg, 17. Juni 81. Das Konzert zur Einheit der Nation im Esso 36. Bei 50 Grad Temperatur und einer 100% Nikotin-Alkohol-Schweißluft begegnet man hier den verwegensten Typen und der ungewöhnlichsten Musik in der Stadt. Zu viel Schnaps, zu wenig Soundcheck und dann auch noch der falsche Beat. Als Marc damals mit Alistair Gray seinen ersten Auftritt im Esso spielt, läuft nichts wie geplant. Aber sie ziehen es durch. Wir haben einen Live-Mitschnitt von diesem Moment gefunden. Man hört richtig, wie unsicher und zurückhaltend Alistair die ersten Zeilen singt. Marc und Alistair rechnen damit, dass gleich die Bierdosen fliegen. An diesem Juniabend 1981. Doch der Auftritt läuft überraschend gut. Keine Bierdosen. Es ist die Geburtsstunde einer Band, die noch nicht mal einen Namen hat. Die spontan für dieses Konzert gegründet wurde. Und die natürlich auf die Bühne darf, egal wie besoffen und chaotisch. Das geht nicht in jedem Club, auch damals nicht. Und erst recht nicht vor so vielen Leuten. Denn für einen alternativen Laden ist das Esso richtig groß. Es gab nicht so wahnsinnig viele andere Orte, wo man so eine Musik sehen konnte, eigentlich, die mich eher interessiert hat. Klar gab es Metropol-Theater am Nonnendorfplatz, aber da haben nur die normale Bands da gespielt. Und es war sehr herkömmlich. Aber Esso 36 und es war eigentlich der einzige Ort, wo man wirklich was sehen konnte. Ich meine, alleine PVC und Tempo, die waren die ersten eigentlich wirklich so Punkbands in Berlin und dann gab es aber nicht so viele Orte, wo man spielen konnte. So, und Esso hat das einfach, diese Lücke gefüllt. Punk macht krank, steht an der Wand dieses ehemaligen Supermarktes in Kreuzberg. Punk ist hässlich und hässlich ist schön. So jedenfalls sehen es diejenigen, die hier nächtens, mittwochs, freitags und samstags im Esso 36 tanzen und rocken, Bier aus Büchsen trinken und gaffen, weil sie so etwas noch nicht gesehen haben. Punk, New Wave, viel Abstraktes und Experimentelles. Dafür steht das Esso 36 schon, als Marc und Alistair sich zusammentun. Dadurch wirkt ihr chaotisches Live-Debüt am Ende wahrscheinlich viel geplanter, als es war. Das Stadtmagazin City schreibt später jedenfalls, dass das Avantgarde-Set von den zwei unbekannten Engländern herausragend gewesen sei. Dass hier einfach zwei angetrunkene und verpeilte Freunde auf der Bühne standen, wussten die City-Redakteure ja nicht. Marc und Alistair nennen ihre Band nach diesem Abend die Unbekannten. Und nicht nur der Stadtpresse hat die Show gefallen. Aber dann wird ja ein Deathkonzert gespielt. Daraufhin kam Elizabeth Becker zu uns und meinte so, ich will mit euch eine Platte machen. So begann unsere Karriere. Elisabeth Recker haben wir euch in der letzten Folge vorgestellt. Sie führt zu dem Zeitpunkt das Label Monogam mit ihrem Mann Michael Vogt. Noch im selben Jahr erscheint dort die erste Platte der Unbekannten. Was als Spontanaktion begann, ist spätestens jetzt eine richtige Band. Und ein Trio. Der Drumcomputer geht und wird durch einen echten Drummer, Thomas Wiedler, ersetzt. Der wird übrigens später Schlagzeuger bei Nick Cave und ist das heute noch. Die Unbekannten sind nicht die Ersten, die Elisabeth und Michael auf Platte pressen. Sie haben auch Gudrun Gut unter Vertrag. Die kennt ihr auch aus der letzten Folge. Gudrun hatte zunächst in Berlin mit einer Freundin einen Klamottenladen aufgemacht. Und Bettina, die wollte da hinten wohnen und vorne machen wir zusammen einen Laden. Haben wir gesagt, okay, super. Einfach eine tolle Idee, weil du hast das riesige Schaufenster. Was machen wir? Wir renovieren das erstmal. Bettina ist Bettina Köster. Gemeinsam führen sie Ende der 70er Jahre den Laden in der Goldstraße. Und dann bei der Renovierung gab es die Farbe, die hieß Eisengrau. Also wir haben fast alles nur grau gestrichen. Lass uns den Eisengrau nennen. Das Eisengrau entwickelt sich schnell zu einer Art Multifunktionsladen, erinnert sich Bettina Köster. Weil wir haben ja nicht nur Kleider verkauft, sondern dann gab es so Videoabende, manchmal ein kleines Konzert. Dann hatten wir einen Flipperautomaten und da kamen immer Ben Becker, Alex Hacke und die kleine Merit an. Alex und Ben waren 13 und Merit war 8. Und die immer anstatt in die Schule zu gehen, sind sie zu uns zum Flipperspielen gekommen. Mode, Super-8-Filme, Magazine und Musik. Viel Musik, die in kürzester Zeit auf die Bühne und auf Kassetten oder Platte gebracht wird. Bettina und Gudrun schließen sich 1979 mit ein paar Freundinnen zur Band Mania D zusammen. Die haben, wie Marc, ihren ersten Plattenvertrag beim Label Monogam. Läden wie das Eisengrau und das SO36 werden zu den Treffpunkten einer neuen Underground-Szene. Underground, weil vieles, was hier entsteht, viel zu kantig ist fürs Radio und für die poppigen Clubs der Stadt. Avantgarde wird das auch gern genannt. Oder geniale Dilettanten. Noch ein Szenebegriff für etwas, das eigentlich vor allem ein Freundeskreis war. Wer war da so alles um dich? Wer gehörte zu eurem Kreis? Ja, Gudrun, Beate, Thomas, alles da, Blixar. Das war eine kleine, die war gar nicht so groß, die Szene. Man hat sich abends in den Clubs getroffen, man traf sich immer wieder. Ja, und wir brauchten ja auch gar nicht so viel Geld. Was ich an Taxi gefahren bin, ich weiß gar nicht, wie ich das alles gemacht habe. Ja, ich war auch nie zu Hause. Ich war immer unterwegs. Es gab diesen Untergrundclub, das Risiko in der Yorkstraße. Und klar, wir haben uns auch im Dschungel gesehen. Ja, und dann auch natürlich das SO36. Alles, was spielte im SO36. Und ich war so als kleiner Teenager, mich haben sie immer so durchgewunken. Das heißt also, ich habe alle Konzerte gesehen, die 80, 81 in Berlin stattgefunden haben. Alexander Hacke ist gerade 13, als er das erste Mal ins Eisengrau geht. Alle dort sind mehrere Jahre älter als er. Auch Blixar Bargeld. Mit Blixar spielt er bei den 1980 gegründeten Einstürzenden Neubauten. Der wohl radikalsten Band der Szene. Und heute der bekanntesten. Die Neubauten sind damals schon absolut kompromisslos. Sie stellen alles, was als Regel für Musik gilt, in Frage. Bearbeiten die Bühne mit Bohrmaschinen und solche Sachen. Das Neubautenkonzept. Wir erweitern den Musikbegriff bis dazu, dass alles zu Musik geworden ist. Und damit ist natürlich nichts mehr Musik. Wenn alles Musik ist, dann ist nichts mehr Musik. Und damit haben wir dann Musik faktisch zerstört. So, das war die idiotische Philosophie damals. Die erste Neubauten-Single erscheint 1980. Auch bei Elisabeths Label, Monogam. Anfangs spielen auch die Frauen von Mania D bei den Neubauten mit. Das ist damals nicht ungewöhnlich. Alle spielen mal mit allen, manchmal auch nur ein paar Wochen oder Monate. Wie gesagt, die Szene war klein. Für Alex Hacke hatte das auch damit zu tun, dass West-Berlin von der DDR umschlossen war. Dadurch, dass es irgendwann einfach flächenmäßig irgendwann aufhörte, die Stadt, gab es auch ein ganz anderes Gefühl von Solidarität, so Zusammenhalt. Es gab einfach kein Hinterland. Das heißt, man hat sich gegenseitig ganz normal geholfen. Also jeder hat sowieso mit jedem in irgendeiner Band gespielt oder so. Wenn nicht, dann kannte man sich und man hat sich Sachen gegenseitig geliehen und so und hat auch das alles zusammen ausgeheckt. Es gab auf alle Fälle ein viel größeres Empfinden im Sinne von wir gegen die. Alles, was auf der Insel West-Berlin entsteht, geht früher oder später im Esso auf die Bühne und hinterlässt Spuren, manchmal auch sichtbare. als Neubauten zum Beispiel irgendwie so das Loch in die Bühne an der Wand irgendwie so gebohren haben und so. Das war teils der Performance und die Leute, die das damals gemacht haben, das war so türkische Typen, die so Veranstaltungen hier, türkische Veranstaltungen auch gemacht haben, die waren total aufgedreht natürlich, dass sie Neubauten ein Loch in der Wand gebohrt mit so einer Bohrmaschine von der Straße. Das ist ein Fakt über das SO36, der viel zu unbekannt ist. Zwischen 1979 und 1983 wird der Club von einem deutsch-türkischen Sozialarbeiter betrieben, Hilal Kurutan. Sein Ansinnen war eigentlich, das wird hier ein Ort, wo halt Migrantisierte oder wie auch immer Jugendliche halt einfach hingehen können. Hier kann gefeiert werden, hier können Hochzeiten stattfinden. Das ist ein Archivton von Kurutan aus seiner Zeit als Chef vom SO. Hier wird auch so von den Landsleuten aus und auch von den anderen ausländischen Leuten aus viele Hochzeitfesten gefeiert. Und außer diesen Sachen wird auch hier zurzeit auch einem Behindertenprojekt auch geführt. Und das war eigentlich so seine Idee. Und dann kamen halt wohl relativ schnell eben die Veranstalter und haben gesagt so, ja, aber der Laden muss weiter ein Punkladen sein. In Kreuzberg leben damals viele türkische Familien. Aber die jungen Türken kommen in keine Disco rein. Hilal nimmt sich vor, Punks und migrantische Communities unter ein Dach zu bringen. Das Dach vom Esso. Und das funktioniert. Und er ist halt wirklich ein wirklich toller Typ und meinte, die hatten natürlich recht. Ich muss doch hier Integration machen und muss doch weiter die Sachen hier lassen. Und er hatte, glaube ich, einfach so ein Herz für alle, die sonst keinen Ort haben. In der Zeit, als Hilal Kurutan Chef vom SO 36 ist, spielen Mania D regelmäßig in dem Club. Doch die ehemals fünfköpfige Band zerbricht, schrumpft erst zum Trio. Und als dann auch noch Beate Bartel aussteigt, sind nur noch Gudrun Gut und Bettina Köster übrig. Das hält sie aber nicht davon ab, nach Mania D eine weitere Band zu gründen. Wieder mit M, wieder komplett weiblich. Malaria. Malaria klingt auch düster, ist aber tanzbarer. Die Songs haben einen roten Faden, einen hypnotischen Sog. Und Bettinas Stimme durchdringt einen beim Hören. Während die einstürzenden Neubauten Zerstörung zu ihrem Thema machen, sind es Malaria, die die Hits schreiben. Malaria gehen auf Tour, durch die BRD, aber auch durch Europa, sogar in die USA. Mark ist als Freund und Fan der Band oft bei den Konzerten dabei, um zu unterstützen. Der hat uns gemischt. Also erstmal haben die Unbekannten seine Band auch oft mit uns zusammengespielt. Und dann hat er einfach geholfen am Mischpult, weil er es auch konnte. Er wird so eine Art Manager bei Malaria. Wobei... Das ist alles Blödsinn. Der hat mal unsere Abrechnung machen dürfen. Und da konnte er nicht mal ordentlich zusammenzählen. Ich finde schon, das kann man Manager bezeichnen. Aber Marc sagt nein und Bettina sagt auch nein. Aber ich finde, ja, er hat irgendwie da Connection gemacht. Was macht ein Manager? Der kümmert sich. Aber er hat, glaube ich, keine Prozente gekriegt. Deswegen total okayer Manager. Ich meine, gut, Autofahren konnte er nicht. Weil er hat sich so um die Eintrittskarten gekümmert und dies und das. Der war eigentlich so ein bisschen der Assi, aber wirklich ganz nett. Wir sind auch ganz gut ausgekommen. Also wahnsinnig hilfsbereit. Dass Marc aber doch ein bisschen mehr gemacht hat als Karten abreißen, gibt auch Bettina zu. Er hat uns den Kontakt zu Crepuscule hergestellt. Ich denke, dass er Annick dann überredet hat, uns doch zu sein. Das Folgende klingt fast wie eine popkulturelle Daily Soap. Denn diese Annick Honoré, hatte eine Affäre mit Ian Curtis, dem Sänger von Joy Division, dem so früh verstorbenen Freund von Marc. Als sie ein Indie-Label in Belgien aufbaut, stellt Marc den Kontakt zwischen ihr und Malaria her. Die Band kriegt endlich einen Plattenvertrag beim Label Les Disques du Crépuscule. Annick hat sich dann da durchgesetzt und hat sich für uns eingesetzt und Marc nehme ich an auch. Gut, aber Manager? Ja, pass auf, unser Manager war Jochen Hülder. Das war unser einziger Manager, den wir je gehabt haben. Jochen ist damals ein Musikmanager aus Nordrhein-Westfalen und kümmert sich Anfang der 80er um mehrere Bands. Einmal lädt er die beiden Speerspitzen der Berliner Underground-Szene ins Rheinland ein. Unser Manager Jochen hat Malaria gebucht und auch die Neubauten. Und wir waren also immer so ein bisschen Berlin-affin, möchte ich mal sagen. Und stellt zwei junge Typen zum Instrumente- und Kabelschleppen ein, die später mal zu den größten Rockstars Deutschlands gehören werden. Und wir, Andi und ich, wir waren Roadies und wir waren für den Tag angestellt und mussten uns um Malaria kümmern oder irgendwie da was in der Halle machen. Wir sind so ineinander reingestolpert. Campino kennt man heute als den Sänger der Toten Hosen. Damals trägt der Malaria noch das Equipment hinterher und freut sich, vor allem weil er Deutsch-Brite ist, dass jemand wie Mark Reeder Teil der Reisegruppe aus Berlin ist. Und ich reagiere, glaube ich, immer sehr emotional, so wenn Engländer irgendwo auftauchen, weil ich über meine Mutter immer eigentlich sofort sehr wohlwollend bin und so. Und habe dann mitbekommen, dass er einen englischen Akzent hatte und dann gefragt, wo kommst du denn her? Und dann hat sich das so ergeben. Ich fand den Job natürlich klasse, weil es eine tolle Band war. Ich war auch verliebt in die Schlagzeugerin und so. Die Schlagzeugerin war Gudrun Gut. Ich sag ja, das hatte auch ein bisschen was von Daily Soap oder Bravo Photo Love Story. Aber die waren auch alle noch echt jung. Campino war gerade mal 20. Also unglücklich verliebt halt. Immer nur so aus der Distanz, die bewundert. Ja, und Marc war dann irgendwie der Manager und wir mussten mehrere Sachen rumfahren oder sind halt über diesen Nachmittag ins Gespräch gekommen und über die Nacht und mochten uns sehr. Hier entsteht also eine weitere Freundschaft zwischen Campino und Marc. Und die Westberliner Szene erweitert sich um eine Düsseldorf-Connection. Auch letztendlich dann Jungs wie die Neubarten dann aufgetaucht sind, die einfach Presslufthammer genommen haben und irgendwie, natürlich fanden wir das auch geil, dass sie da einfach ein Loch in die Bühne gemacht haben oder so. Das war Punk pur und man würde das vielleicht nicht denken, dass die Toten Hosen mit den Neubauten was zu tun haben. Die Wahrheit ist, wir haben häufiger miteinander gespielt und wir wussten, dass wir uns im Fall von einer Schlägerei absolut alle aufeinander verlassen konnten. Oder wir hatten keine Anlage in Berlin, dann durften wir das von denen nehmen, das Zeug. Und die Neubauten waren auch die einzigen, die das okay fanden, dass wir das Zeug kaputt zurückgegeben haben. Noch im selben Jahr, 1982, werden Campino und seine neue Band auf Gegenbesuch nach Berlin kommen. Und ein Konzert als Die Toten Hosen spielen. Das zweite der Bandgeschichte überhaupt. Natürlich im SO 36 in Kreuzberg. Und sie werden immer wieder hier spielen. Aber irgendwie schafft es dieser Laden dann doch immer wieder mit ganz viel Hilfe von Leuten, denen das SO was bedeutet, wieder auf die Beine zu kommen. Konkurs, Zwangsschließungen, Randale, teure Schallschutzmaßnahmen, Beschwerden von Anwohnern. Es gibt keine Krise, die das SO nicht schon durchmachen musste. Der Laden stand schon so oft auf der Kippe und hat trotzdem überlebt. Jeder hat eine Geschichte zum SO. Mein erstes Mal im SO. So, ne? Ganz viele Leute hier in Berlin können so eine Geschichte erzählen oder halt mittlerweile Leute weltweit auch. Und wenn es dann im SO mal wieder in den Kragen geht, dann sind die plötzlich alle da und das ist halt schon auch irre. So sehr sich die Oranienstraße verändert hat, so wie das SO, ist auch das Franken heute noch da. Die Kneipe, in der Mark und Alistair 1981 ihre ersten Songs geschrieben haben. Dieser Abend markiert den Beginn von einem Leben, das komplett von Musik bestimmt ist. Nicht nur Marks Leben, auch das von Gudrun, Elisabeth, Bettina, den Jungs aus Düsseldorf und all den anderen Westberlinern aus dem Freundeskreis. Sie spielen, gehen auf Tour, nehmen Songs auf. Doch während in Westberlin die Szene eine einzige große Party feiert, sieht Marc immer wieder diese Mauer, mitten in der Stadt. Und fragt sich, ob es sowas nicht auch auf der anderen Seite gibt. Underground, Punk, Subkultur. Ich war sicher, es kann nicht nur das sein. Es gibt was anderes. Beginnen wird alles mit einer bestimmten Begegnung. Mit einem Unbekannten in einer Ostberliner U-Bahn. Bin ich hinten hinterhergerannt. Was hast du gesagt? So, wie du aussiehst, weißt du jetzt, woher in Berlin eine, ob es eine Punk-Szene gibt, ob es irgendwie so eine Underground-Szene gibt, wo Punk-Musik läuft und so. Und er meinte so, nein, ist alles verboten. Hier, Punk ist verboten. Und ich habe von diesem Typ nie wieder was gehört. Und er wird auch fast 40 Jahre nichts von diesem Typen hören. Bis jetzt. Sofort ist, als ich das Bild gesehen habe, ich wusste, dass du das bist. Ja. Ja, ich dachte, oh, krass. So, nach so vielen Jahren. Das erste Mal, nach viel, so vielen Jahren, meldest du dich. Das hat mich total aufgewühlt. Das war echt extrem. Also, ich konnte die Nacht echt nicht schlafen, weil so viel plötzlich eingebrochen ist und losgetreten wurde. Wenn alle diese Sachen, die wären nicht passiert, ohne diese Begegnung. Das